Allora, l'invito è, lo faremo noi per prime, ma anche poi chi eventualmente interverrà, dato che Christine, una compagna tedesca, parla solo tedesco, e quindi Luisa tradurrà, quindi ecco, di parlare lentamente, eventualmente con frasi non troppo lunghe, per permettere a Luisa di tradurre per Christine. Quindi adesso, vabbè, io dico due parole. E intanto ringrazio Christine per essere venuta fin qui in un tour italiano con diverse tappe, la cui la prima è questa milanese. Ringraziamo anche Conchetta, Calusca, l'archivio Primo Moroni. Avrete visto fuori c'è un cartello al primo piano di Calusca. All'interno dell'archivio Primo Moroni abbiamo esposto parte di un fondo di libri, testi, riviste, documenti e foto di una compagna femminista che non c'è più, quindi sono consultabili, il fondo poi anche sul sito dell'archivio, quindi poi chi vuole fare un giro. E vabbè, ringraziamo anche Conchetta, Luisa, che senza di lei non saremmo riusciti a fare l'iniziativa. Allora, intanto due parole su chi siamo noi che stiamo organizzando. Tu fermami se vado troppo veloce o se devo un attimino rallentare. È stata organizzata dalla Consultoria Autogestita di Milano, che è un'esperienza che insomma è all'interno dell'ambulatorio medico popolare, un'esperienza ormai di più di 30 anni, nella parte nord-est di Milano, quindi uno spazio per le donne gestito dalle donne, e che appunto esiste dagli anni 90, fasi alterne, alti e bassi, diverse chiusure. Adesso è un anno che abbiamo riaperto e in via dei transiti a Milano, e organizzato anche dal gruppo di autodifesa femminista. Anche questo è un percorso che ormai dura da più di 20 anni. All'inizio del 2000 alcune di noi appunto crearono qua all'interno della palestra popolare Torricelli, qua a due passi, uno spazio occupato dove da 20 anni, anche qui con alti e bassi, momenti in cui ci siamo state e non ci siamo state, c'è un gruppo di autodifesa femminista che tuttora pratica lì e che ha organizzato, è l'altra realtà che ha organizzato questa iniziativa. Dico che questa esperienza dell'autodifesa, nata qua negli anni 2000, è collegata un po' anche alla presenza di Christine, nel senso che quel percorso 20 anni fa è nato dall'esperienza di alcune di noi che, praticando l'esperienza politica del Vendo, che in sostanza è comunque un'autodifesa femminista, però che si è diffusa in Italia una 20 anni fa grazie a delle compagne tedesche, francesi, austriache, che tuttora, per dire, a Vienna hanno uno spazio occupato di cui poi magari parleremo perché sono sotto sgombero. E proprio grazie a queste relazioni femministe, sia di noi che da 20 anni pratichiamo l'autodifesa e siamo state in contatto con questa esperienza del Vendo, sia per le relazioni femministe di diversi gruppi del nord Italia, tramite alcune compagne di Genova con cui appunto abbiamo percorsi femministi di autodifesa da più di 20 anni, siamo venute a conoscenza di questo film e quindi abbiamo contattato Christine, che è la regista, e abbiamo organizzato insomma questa iniziativa. Nel film, io dico proprio due parole perché poi la parola sarà sia nel video che a Christine, parla appunto dell'esperienza delle Rote Zora, che è stata una rete di gruppi di donne composta appunto da donne lesbiche che hanno portato avanti una pratica di azioni di guerriglia urbana nella Repubblica Federale Tedesca tra gli anni 70 e 90. A commentare, proprio a ragionare su questa esperienza, Christine nel video, nel film, chiama proprio alcune di queste compagne del Vendo, sia viennesi che italiane, insomma le compagne con cui poi alcune di noi si sono formate nelle esperienze di cui parlavo prima, e quindi diciamo tutto un po' collegato. E queste compagne hanno, insomma, commentano insieme quell'esperienza. E nel video ci sono anche delle testimonianze di compagne che sono ovviamente anonime, che fecero parte proprio di questa esperienza di guerriglia e militanza femminista. E diciamo che riteniamo ancora valide alcune delle analisi che queste compagne hanno fatto 30-40 anni fa. Ovviamente il contesto è cambiato, però pensiamo che tante delle tematiche che loro hanno affrontato e su cui hanno anche agito nella pratica, che la loro lotta è ancora utile oggi per capire alcune, il presente, cioè le lotte anti-autoritarie contro le oppressioni non solo legate, diciamo, più alle questioni considerate femministe, ma la loro visione di insieme e di lotte, diciamo, intersezionali, cioè contro tutte le oppressioni, partendo da quella patriarcale, ma imperialista, razzista, insomma, contro il capitalismo nel suo insieme. E questo lo troviamo ancora attualissimo, e soprattutto è il femminismo, insomma, che ci appartiene, un femminismo radicale che ha una visione, quindi poi anche un'azione militante a tutto tondo. E ovviamente ci sono dei temi che sono come dire, molto centrali nella loro pratica, per esempio l'autonomia dal maschile dominante, cioè che può essere espresso per esempio dal mondo dell'eugenetica, che oggi è attualizzato con la questione della tecnoscienza e del controllo sociale, e anche della riproducibilità delle azioni, che non vuol dire riprodurre esattamente nella specificità una pratica, una lotta, ma come dire, dare l'esempio che una qualsiasi persona può comunque fare un'azione anche di guerriglia, che non bisogna essere delle eroine per farlo, ma essere un'organizzazione, per esempio, come lo sono state loro. E infatti uno dei loro slogan è: donne, formate le vostre bande. Non è tanto essere armate in un certo modo, ma lottare e poter farlo nel proprio contesto sociale. E infatti, per esempio, cioè, una cosa a cui loro tengono molto è nei loro scritti considerarsi parte del movimento femminista che all'epoca in Germania, ma non solo, praticava in diverse modalità, per cui loro erano una parte di questo movimento, non erano un'avanguardia o il top di una lotta, ma erano parte di tutto, o almeno cercavano di esserlo, con la difficoltà di essere nella clandestinità. E quindi, vabbè, diciamo che le tematiche all'interno sono tante, e un'altra è quella della questione della solidarietà internazionalista, cioè di essere solidali con altre lotte, e quindi le loro azioni erano mirate anche a dare solidarietà a donne che lottavano o erano oppresse in altre parti del mondo. E ci rendiamo conto, appunto, che oggi il contesto sociale e politico ovviamente è cambiato, sono passati 30-40 anni, rimangono valide però tante analisi, e pensiamo che conoscere comunque parte della storia di un movimento ci aiuta a migliorare l'analisi di oggi e capire da dove vengono alcune delle oppressioni che oggi viviamo, e quindi ci può aiutare anche poi a elaborare delle strategie e delle pratiche partendo da lì. E quindi ho parlato pure troppo, più di quello che avevo previsto, e quindi passo la parola a Christine, se vuole dire due cose. Hier geht hier, ja. Okay, schönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung erstmal und vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich bin Christine, wohne zurzeit in der Nähe von Berlin und bin seit vielen Jahrzehnten feministische Aktivistin. Du sagst, wenn du stoppst. Okay. Allora, buonasera a tutti. Ringrazio a tutti e tutte di essere qui presente. E le fa molto piacere di essere qua. E si chiama Christine e vive attualmente vicino a Berlino, e da tanti anni che e attiva nell'ambito femminista. Genau, und ich bin auch Teil von dem Filmkollektiv Las Otras. Das ist ein sehr loser Zusammenhang. Wir verstehen uns auch da als erstes als Aktivistin und nicht als Filmemacherin. Und in dem Zusammenhang haben wir einige Dokumentarfilme gemacht. Und in dem Zusammenhang ist als dieser Film entstanden. Fa parte anche del collettivo Las Otras, che è un collettivo appunto che si occupa di queste tematiche, ma soprattutto si definiscono attiviste, sta dicendo, ma in parallelo fanno appunto anche dei film e in questo è anche con questo collettivo hanno fatto anche questo film che vedremo stasera. Und für diesen Film, den wir jetzt sehen, waren vor allen Dingen Maria und ich verantwortlich. Aber wir hatten viel, viel Unterstützung. Wir sagen immer, im Grunde ist dieser Film kollektiv entstanden, ähnlich wie früher auch die Kämpfe kollektiv waren und wir auch die Rote Zora kollektiv war. Also als andere gehört haben, wir sind dabei, einen Film zur Roten Zora zu machen, kamen viele an, wie können wir euch helfen, wie können wir euch unterstützen. Viele haben immer mitgeguckt oder Material mit angebracht. Maria. Maria. Allora dice che le due donne responsabili di quel film sono lei e Maria, ma tiene a sottolineare il fatto che il film in verità è stato un lavoro collettivo e che soprattutto un lavoro collettivo che non è avvenuto a richiesta da parte loro, ma che proprio tante altre donne sono venute a chiedere in che modo possano essere di aiuto, in cosa potrebbero fare per essere d'aiuto e appunto è un lavoro bellissimo collettivo come appunto sono state le lotte anche della Rote Zora, una cosa collettiva. Ok, das als kurze Vorstellung und nach dem Film können wir dann diskutieren und ihr könnt alle Fragen stellen, die ihr stellen wollt. Ok, dice questo per quanto adesso e poi dopo il film potete fare tutte le domande che volete. Buona visione. Von der Roten Zora habe ich zum ersten Mal gehört, bewusst, das war Anfang der 80er Jahre. Das war im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen und Kämpfen in unserer Gruppe, wo es um Bevölkerungspolitik ging. Und natürlich waren dann eine Aktion, die sich gegen den Arzt in Hamburg gerichtet hatte, als eine Aktion gegen seine Sterilisationsversuche an Frauen, seine Experimente, die für uns auch eine ganz, ganz starke Verbindung hatten zum Faschismus und der Kontinuität von Faschismus. Also meine Erinnerung heute an die Rote Zora, das erste Mal ist das Emma-Interview. Das war, wo sie dieses Frauenbildet-Banden oder zu ihrem Selbstverständnis erzählt haben. Das haben wir uns damals alle gruppiert und diskutiert. In ganz verschiedenen Zusammenhängen und das war was, was ich, also ich würde so sagen, es hat sehr viel mein Herz und meinen Kopf geöffnet. Es ist eigentlich auf ein Selbstverständnis, ist auf so eine Militanz und eine Entschiedenheit getroffen, die wir selber alle gehabt haben damals. Die Rote Zora war eine sehr aktive Gruppe. Die haben mehr als 45 Anschläge ausgeführt und teilweise haben die Millionen Schaden verursacht. Und dann war es natürlich für mich interessant, jetzt auch als jemand, der historisch arbeitet zu dem Thema, festzustellen, dass es ganz wenig zu dieser Gruppe gibt. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich hier nicht zu sehen sein möchte. Das eine ist, ich sehe nicht, dass unsere Geschichte oder die Geschichte des militanten Frauenwiderstands zu Ende ist. Das heißt, ich kann nicht einschätzen, was für Konsequenzen das haben könnte. Nicht nur für mich, sondern auch für Menschen, die in der Vergangenheit aktiv waren oder auch für Strukturen heute. Außerdem, wir haben immer als Gruppe, als Kollektiv gehandelt. Heute sind wir leider nur noch ziemlich wenige, die auf die Interviewfragen antworten wollen. Das hängt vielleicht einerseits daran, dass wir unterschiedliche Wege gegangen sind in den letzten Jahrzehnten. Und andererseits aber auch wegen der Auseinandersetzungen, die zu Verletzungen, zu Zerwürfnissen und dann letztlich auch zu Misstrauen geführt haben. Das ist vielleicht auch ein Grund, dass wir hier nicht gemeinsam unsere Geschichte reflektieren können. Ich möchte nicht selbst vor der Kamera sprechen, weil ich dem Staatsschutz nicht alte Strukturen offenbaren will. Wenn Sie mich persönlich zuordnen können, könnten Sie diese vielleicht rekonstruieren. Außerdem will ich mir die Möglichkeit nicht versperren, weiter aktiv zu sein. Die politische Idee der Roten Zora ist nicht individualisierbar. Wir waren ein Kollektiv und im Verborgenen unterwegs. Und so soll das auch bleiben. In den 70ern, das war eine unglaubliche Aufbruchstimmung. Ich war ja seit etwa 68 politisch aktiv. Erstmal mehr aus einem Lebensgefühl heraus. Dieses spießige Leben war mir einfach zuwider. Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar, wie einengend das war. Gerade für uns Frauen. Die Nazi-Generation war noch da und die Nazi-Ideologie war noch voll präsent. Und dann zu erleben, dass es vielen aus meiner Generation genauso ging wie mir. Ja, das war ein Aufbruch und irgendwie auch Ausbruch. Und nicht nur hier, auch aus anderen Ländern und Kontinenten haben wir diese Kämpfe um Befreiung mitgekriegt. Wir haben uns als Teil von was Großem gefühlt, das in Bewegung gekommen ist, weit über unsere Grenzen hinaus. Wir waren überzeugt, dass wir die alte Ordnung aus den Angeln heben können und eine Welt ohne Unterdrückung, Krieg und Ausbeutung schaffen. In der BRD und auch in anderen Ländern gab es starke soziale Bewegungen, in den Betrieben, in den Unis, den Schulen, auf der Straße. Es gab bewaffnete Gruppen, die RAF, den 2. Juni, die revolutionären Zellen. Es gab die Bezüge auf kämpfende Gruppen in anderen Ländern. Auch dort auf bewaffnete Gruppen. Und es gab eine starke Frauen-Lesben-Bewegung, die schon vieles in Bewegung gebracht hatte. Die Frauenbewegung war in den 70er Jahren sozusagen in Full Swing. Das ging los mit dem Protest gegen den Paragraph 218. Und das geht ja wirklich schon in den frühen 70er Jahren los. Und da gab es eine richtig tolle neue Szene, die für viele Frauen sehr wichtig wurde in der Zeit. Also zum Beispiel Cafés und Buchläden und Gruppen, in denen man eben auch über den Alltag politisch diskutieren konnte. Der Tag wird kommen, wo die Berge sich bewegen. Sie schlafen nur für eine kurze Zeit. In der Vergangenheit haben sie sich erhoben und man sah sie brennen viele Meilen weit. Und es gab schon sozusagen einen ersten Aufbruch von den Frauen aus den 70er Jahren. Das war Thema, das fand ich ganz interessant, war aber nur weiter weg. Und ich bin dann selber noch einmal eineinhalb Jahre durch die Welt gefahren. Und und ich habe ja interessanterweise eben auf dieser Reise in Istanbul mir geschworen, ich trete der Frauenbewegung bei, ohne genau zu wissen, was das heißt. Und das hat damit zu tun gehabt, dass ich aus meiner eigenen Geschichte, also ich habe eine Gewaltgeschichte, also sexuelle Ausbeutung als Mädchen gehabt und auch dann nochmal als junge Frau eine Gruppenvergewaltigung und dann die Jahre unterwegs, also das Jahr unterwegs, war ich eine der wenigen Frauen und dann aber auch nochmal ganz andere Lebensverhältnisse mitgekriegt habe in der Türkei, im Iran, in Griechenland. Und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, das hat miteinander zu tun. Es war eine Zeit intensiver Frauenfreundschaften. Politik habe ich aus ureigenster Motivation gemacht. Ich war und ich bin überzeugt, dass Befreiung nur die Freiheit aller Menschen heißen kann. Wir wollten eine Gesellschaft ohne sexualisierte Gewalt, ohne Rassismen, ohne Ausbeutung, ohne Ausgrenzung, ohne Zuschreibung. Und diese Idee faszinierte mich. Und ich war zutiefst davon überzeugt, dass nur eine Frauenbefreiung im anarchistisch-feministischen Sinne uns vor der Korruption der Macht bewahren würde. In den 70ern war es eine Zeit von Aufbruch. Es war eine Zeit, wo quasi Frauen angefangen haben, sich zu organisieren. Und ich habe zum Beispiel meine erste Demo von Frauen gesehen, das war, glaube ich, für mich ziemlich beeindruckend. Da ging es um einen Prozess von einer Frau, die eine Vergewaltigung erlebt hatte, die den Täter angezeigt hatte. Und ich war da ganz zufällig in der Stadt und habe gesehen, wie die eine Demo gemacht haben. Und das war was, was mich total angesprochen hat. Ja, alle sprechen mich auf diese langen, blonden Haare an. Und so, es geht null um mich. Und von daher waren die dann mit 15 auch schon wieder ab. Und mit 16 hatte ich eben kurze, blaue Haare und war ein Punkmädchen und hab ganz bewusst mich gegen so Schönheitsideale gewehrt und wollte denen nicht entsprechen und fand auch später dann so im Häuserkampf und in der autonomen Szene, dass es einfach so eine patriarchale Spaltung gab zwischen den Frauen. Die einen, wo es um das Aussehen ging, und die anderen, wo es um den Intellekt ging. Schlank sei die Hüfte, groß dafür die Brüste, auch wenn die Psyche verreckt. Frauen, zerreißt eure Ketten, Schluss mit Objektteil in Betten. Frauen gemeinsam sind stark. Ja, wie bin ich zur Roten Zora gekommen? Ja, das war ein Prozess. In den 70ern war es nicht unüblich, über persönliche Bekanntschaften auch Kontakte zu den verschiedenen bewaffneten Gruppen zu kriegen. Mich hat die Politik der revolutionären Zellen angesprochen. Die waren nicht hierarchisch organisiert und die hatten den Anspruch, sich auch im Prozess der Kämpfe persönlich zu verändern. Und was mir irgendwie besonders wichtig war, dass sie sich auf soziale Bewegungen bezogen hatten. Damit konnte ich viel anfangen. Aber im Grunde meines Herzens bin ich Pazifistin und eher ängstlich als mutig. Und so habe ich mich dann erstmal an kleineren logistischen Unterstützungen beteiligt. Es gab dann aber einen konkreten Anlass, weswegen ich mich entschieden hatte, praktisch einzusteigen. Das konnte ich mir allerdings nur im Frauen-Lesben-Zusammenhang vorstellen. Das war mein Bezugsrahmen und ich wollte auch weiter feministische Politik machen. Es gab andere Frauen im Umkreis der RZ, denen es genauso ging. Also haben einige aus den Zellen beschlossen, uns zusammenzubringen. Zu unserem ersten Treffen, da war dann auch eine ihrer Aktivistinnen dabei, hat eine der Frauen den Namen mitgebracht. Der nimmt Bezug auf das rebellische Mädchen aus dem Roman Rote Zora, was ja gleichzeitig auch die Anfangsbuchstaben der revolutionären Zellen waren. Ab da gab es die Rote Zora und ich war Teil davon. 1977 ist zum ersten Mal in dem Bekennerschreiben der Name Rote Zora aufgetaucht. Und das war ein Bekennerschreiben, das auch relativ anders aussah als die der RAF. Da ist ein kleines Gedicht drauf und als eine kurze Erklärung, die sehr viel Betonung legt auf die feministische Argumentation gegen diesen Abtreibungsparagraphen. Ich war damals in Frauenzusammenhängen unterwegs und gleichzeitig Teil einer gemischtgeschlechtlichen Gruppe, die kleine, subversive Aktionen gemacht hat. Nach einer Weile gab es Probleme in der Gruppe und wir stritten über Machtfragen. Der Streit verlief zwischen den Geschlechtern bzw. zwischen patriarchalen und feministischen Positionen. Ich habe mich dann immer mehr von der Gruppe entfremdet und bin parallel mit Freundinnen praktisch aktiv geworden. Wir haben zum Beispiel Schlösser mit Sekundenkleber verklebt, sind sprühen gegangen, haben Buttersäure verteilt, haben Vergewaltiger besucht und auch Gynäkologen, die mit künstlicher Befruchtung ihr Geld verdienten. Eine der Freundinnen war bei der Roten Zora und nach vielen Diskussionen war ich auch dabei. Damals war die spannende Herausforderung, eine feministische Militanz zu entwickeln. Wir waren ja noch lange Zeit in einem nahen Zusammenhang mit den revolutionären Zellen, sowohl inhaltlich als auch materiell. Es gab die Diskussion, ob wir uns auf gemeinsame Inhalte festlegen. Es gab materiellen Austausch und die Weitergabe von Kenntnissen und Fertigkeiten. Es hat aber immer wieder an der Frage gekracht, ob die feministische Perspektive in alles einbezogen wird. Da ging es dann sowohl um die inhaltliche Ausrichtung von Kampagnen, aber auch um den Umgang in der internen Struktur. Als dann immer mehr neue Frauen zu den Zoras stießen, die auf so eine Auseinandersetzung gar keine Lust hatten, haben wir uns endgültig von den Zellen getrennt. Es gibt ein paar Zeugnisse gewissermaßen, die man auch leicht im Internet finden kann, wo die Rote Zora sich zu ihrer Struktur und zu ihrer Geschichte geäußert hat. Und eines der wichtigsten ist sicherlich ein Interview, was die Rote Zora oder zwei Mitglieder der Roten Zora sozusagen selbst verfasst haben und dann an die Zeitschrift Emma geschickt haben. Und da sagen sie ein bisschen was über ihre Gruppe oder wer sich darin organisiert. Stellen sich also eigentlich als ganz normale Frauen vor, mit normalem Leben, die in schlechten Einkaufszentren einkaufen gehen und gerne mal ins Kino gehen. Das ist einfach, Rote Zora kann man verbinden, mit dem unterwegs zu sein, sich Räume zu schaffen, sich zu organisieren. Auch damals natürlich als Mädchen gegen die Erwachsenen, wenn die einem was wegnehmen wollen, sich zu organisieren. Als Feministin, als Frau ist es auch das Bild, sich zusammenzuschließen, weil du gemeinsam einfach nochmal andere Dinge erreichen kannst, auf andere Ideen kommen kannst, eine andere Solidarität praktizieren kannst und Kämpfe anders gestalten kannst. Die Rote Zora hat ja sehr oft dann formuliert, bildet Banden. Ich denke, dass das eigentlich ein Motto war der Frauenbewegung insgesamt. Dass es einfach auch so ein sehr frecher Umgang gab in der Frauenbewegung. Es gab sowas, nicht nur diese Friedfertigkeit von Frauen zu brechen, es gab auch dieses Genormte zu brechen, diese Zurichtung aufzulösen. Da war vielleicht manchmal auch ein Hauch von Abenteuerlust dabei, wenn wir uns Zugang zu fremden Anlagen verschafft haben, über Zäune oder auf Dächer geklettert sind. Aber wichtiger war, dass wir bewusst mit dem gesellschaftlichen Bild gebrochen haben, dass Frauen sich einzupassen haben, dass militanter Widerstand Frauen nicht zusteht. Für mich war das lustvoll, hat ein Gefühl von Handlungsfähigkeit gegeben. Und das wollten wir auch anderen vermitteln. Unsere Vorstellung war ja, dass viele Frauenbanden entstehen. Dazu wollten wir ermutigen. Frauen bildet Banden, stand ja unter jeder Erklärung. Wir haben auch versucht, Anleitungen weiterzugeben und Methoden auszuprobieren, die relativ leicht nachmachbar sind. Es hat was sehr Befreiendes gehabt, sozusagen, sich nicht nur von dem eingrenzen zu lassen, wie man Politik macht. Und die Frage ist, wenn man das grundsätzlich in Frage stellt, welche Mittel braucht man dazu? Und dass sie welche da auch wagen, weiterzugehen. Genau. Es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass sie ihre Aktion explizit als feministische Gegengewalt verstanden haben. Das heißt, dass sie ganz klar kritisieren, dass es viele offene, aber auch sehr viele verschleierte Formen von Gewalt gibt, die unseren Alltag strukturieren und die wir teilweise gar nicht wahrnehmen, weil wir so daran gewöhnt sind. Es gab auch recht schnell bei vielen eine sehr enttäuschende Perspektive darauf, was tatsächlich passiert und wie wenig Vergewaltiger zum Beispiel dann auch wirklich eine Strafe bekommen. Und deswegen war wirklich diese Diskussion um Gewalt gegen Frauen, in der am lautesten auch Forderungen nach Gegengewalt aufkam. Abendschiele überall. Scherben und Quant und brennt total. Der Sexshop, der liegt in Scherben und Quant und brennt total. Der Sexshop, der liegt in Scherben und Quant und brennt total. Also es gab viele militante Aktionen, auch Angriffe gegen Vergewaltiger oder eben Aktionen gegen diesen Arzt oder also Hausbesetzungen. Also da gab es viele Aktionen überhaupt aus der Frauenbewegung und ich denke mir, das hat sie, das haben nicht nur deswegen stattgefunden, weil es die Rote Zora gegeben hat, sondern sozusagen die hat es gegeben, weil die Frauen sehr entschieden waren. Aber das hat sie natürlich auch inspiriert, also zu überlegen, wie bereitet man das drauf vor, auf was muss man aufpassen, Umgang mit Repression, welche Mittel brauchst du dafür. Also das hat sie gegenseitig inspiriert. Oder es wurden eben auch Gynäkologen besucht, die ohne das Wissen der Frauen ihnen 3-Monats-Spritzen gegeben haben. Also es waren viele praktische Aktionen und das hat auch den Staatsschutz dann auf die Bühne gebracht. Und was dazu geführt hat, dass diese sehr spontanen und sehr locker organisierten Geschichten einfach schlagartig zur Besinnung kamen. Klar, warum jetzt mal halblang? Aber interessanterweise gab es in der Frauenbewegung dann zumindest Mitte und Ende der 70er die entgegengesetzte Tendenz. Da wollte man sich sehr stark abgrenzen von Gewalt und hat Gewalt auch oft als etwas Patriarchales verstanden und hat dann eigentlich jegliche Form von Protest abgelehnt, die als militant oder gewalttätig verstanden werden könnte. Ich kann mich daran erinnern, dass wir uns von dieser Diskussion Gewalt ja oder nein verabschiedet hatten, weil klar war, die Gesellschaft, in der wir leben, war und ist sehr gewalttätig. Rassismus und Sexismus töten, genauso die Ökonomie. Eine Distanzierung von Gewalt wird meistens von denen gefordert, die an der Macht sind oder an die Macht wollen. Das Gewaltmonopol des Staates dient vor allem ihrem Herrschaftsinteresse. Gewalt dem Staat zu überlassen, zugunsten eines scheinbar vermeintlichen friedlichen Zusammenlebens, nimmt uns unsere eigene Stärke. Also einem Staat, der Gewalt gegen uns zulässt, dem sollten wir unsere Verfügbarkeit entziehen. Und deswegen war für uns klar, verzichte nicht auf deine eigene Kraft, zu der auch Gewalt zählen kann. Thank you. Aber die Frauenbewegung selbst hat ja zum Beispiel auch die feministische Selbstverteidigung entwickelt, also wo so klar war, wir müssen uns anders organisieren und die Gewaltfrage nochmal, also es braucht eine Notwendigkeit von einer Gegengewalt, aber nicht in dem Sinne jetzt von einer Gewalt, die sozusagen um Macht über andere auszuüben, sondern eigentlich um eine Freiheit zu ermöglichen. Das, was die Frauenbewegung versucht hat, und ich denke auch erfolgreich, aufzubrechen, dass Frausein so viele Facetten mit beinhaltet und darunter auch, dass Frauen angreifen können, Frauen können sich verteidigen, Frauen können Berge versetzen, wenn sie möchten, Frauen können sonst was machen. Das ist, glaube ich, was Verbindendes, was wirklich in der Roten Zora zu finden war, was in anderen Gruppen zu finden war. Und es gab natürlich auch innerhalb der Frauenbewegung massive Auseinandersetzungen. Also die Frauenbewegung selbst war jetzt nicht der Ort, der einheitlich, homogen sich aufgestellt hat und alle sind, sondern es war ein lebendiger Ort, wo viele Auseinandersetzungen waren, wo viel Streit war, wo Spaltungen stattgefunden haben. Aber wo ich denke, dass dieses Bild, die Frau ist friedfertig und gut, ne, und trägt wirklich dazu bei, dass es immer so weitergehen kann, dass das komplett in Frage gestellt worden ist. Es gibt vieles, auf was ich super wütend bin. Und damit ich diese Wut nicht gegen mich selber richte, braucht die einen Ausdruck. Und habe dann auch begriffen, dass diese Wut und diesen Wohin damit, dass genau da Patriarchat auch schon wieder reinspielt und dass eben viele Frauen die Wut gegen sich richten in verschiedenen Formen. Und dass es sehr gesund ist, da einen guten Ausdruck für zu finden. Wir erheben die Stimme im Außen, im Innen. Wir trauen unseren Sinn nicht dem Blauen vom Himmel. Solidarität ist wie unser Rücken, um uns zu stärken und stützen. Und in Liebe beschützen wir. Kennen die Kämpfe, kennen sie zu Genüge. Doch wir werden des Kämpfens nicht müde, denn noch haben wir diesem Zustand nie zugestimmt. Ist es klar, dass Unterdrückung einem Tabu entspringt? Patriarchat geht einher mit Kapital und Nation. Und so schießen wir mit Waffen unserer Wahl auf Kanonen. Wir haben viel experimentiert. Einerseits für den konkreten Zweck, aber wir wollten auch Möglichkeiten finden, nachahmbare Aktionen zu entwickeln, also mit einfachen Mitteln. Zum Beispiel gab es die Idee, dass wir in einem Pornoladen die Kundschaft aufschrecken, aber nicht gefährden wollten, also kein Feuer entfachen. Wir haben alles Mögliche ausprobiert und sind dann auf eine Mischung gekommen, in der Mottenpulver angekokelt wurde und dann ordentlich gequalmt hat. Einen einfachen Zeitzünder haben wir zu diesem Zweck aus einer Wäscheklammer mit einem Eisstück dazwischen gebastelt. Eine andere Herausforderung war, wie wir es schaffen könnten, Türen zu öffnen. Sicherheitsschlösser kann man ja nicht so einfach mit dem Dietrich öffnen. Wir haben erst lange mit einem kleinen Hakenwerkzeug probiert, dem sogenannten Picking, aber das hat nicht gut geklappt. Dann kamen wir auf die Idee, Schlösser mit Säure zu zerstören, was ganz gut funktioniert hat. Manchmal hat die Säure aber auch nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Und da haben wir ein Werkzeug gebaut, mit dem wir die Reststifte runterdrücken und dann aufschließen konnten. Das musste aber auch im Ernstfall funktionieren. Und so sind wir losgezogen und haben Probeeinbrüche in abgelegenen Häusern bzw. Gartenhäuschen gemacht. Die Botschaft unserer Praxis war, wir stehen mit unserer Existenz dafür ein, dass wir die zerstörerische und todbringende Normalität nicht akzeptieren, sondern bekämpfen. Und zwar konsequent, mit Mitteln, die von den Herrschenden kriminalisiert werden. Und wir sind so vorsichtig wie möglich, damit wir nicht erwischt werden. Das hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir oft mystifiziert wurden. Das ist ja sehr widersprüchlich. Einerseits wirkt ein Mythos ermutigend, andererseits macht er auch einen Graben auf. Unauffälligkeit hat noch nie zu meinen Stärken gehört. Und ich fand aber gut, dass andere das können und dass andere illegal leben und im Untergrund Aktionen machen. Und wo einfach klar war, dass dafür bin ich nicht gemacht, so von dem, wie ich lebe, wie ich mich kleide, was für mich auch dann Lebensqualität ausmacht. Und von daher war einfach klar, es gibt inhaltliche Bezüge, also jedenfalls unsererseits aus, auf die Zoras. Aber die Arbeit, die wir machen, die politische, die besteht eben aus Öffentlichkeitsarbeit, aus Veranstaltungen, Demos organisieren, sichtbar sein, auch ansprechbar sein, offen auf Plenars aufzutreten und Diskussionen einzubringen. Unsere Organisierung war dann allerdings doch nicht so locker und leicht, wie wir das nach außen manchmal dargestellt haben. Wir wollten ja möglichst keine Spuren hinterlassen und dafür brauchten wir eine Menge Disziplin und Arbeit. Wir mussten die benötigten Zutaten so besorgen, dass nicht nachvollziehbar war, wo sie gekauft worden sind, oder Schreibmaschinen unterzubringen, dass sie nicht gefunden werden konnten. Wir mussten Wohnungen bzw. Räume finden, in denen wir unsere Brand- oder Sprengsätze bauen konnten, ohne jemanden zu gefährden. Und dann ging es darum, Informationen zu den Objekten unserer Begierde zu sammeln, lange auschecken, wie die Situation vor Ort ist, nächtelang sich im Gebüsch oder sonst wie auf einem Beobachtungsposten herumdrücken. Und dann konnte es sein, dass sich nach langen Recherchen und Autofahrten herausstellte, dass das Objekt aus irgendwelchen Gründen, mögliche Gefährdung von Menschen, kein Herankommen oder sonst was, nicht geeignet war und wir woanders wieder von vorne anfangen mussten. Dass wir mit eigenen Ängsten offen umgegangen sind. Ich wurde mitgenommen, wenn ich mich nicht traute, oder eine andere übernahm den Part. Aufgaben gab es genug. Wir haben auch darauf geachtet, dass sich möglichst kein Expertinnentum unter uns entwickelte. Alle sollten mit allem vertraut sein und alles voneinander lernen. Aber es gab auch Vorlieben. Die eine hat lieber gebastelt, die andere eher einen Text verfasst. Doch alle haben die Verantwortung fürs Ganze übernommen. Mein Alltag hat sich voll und ganz nach den Anforderungen der Politik gerichtet. Das war meins. Und damit war das auch schon ein Teil von Widersprüchen unter uns Zoras. Ich konnte nicht verstehen, wenn das für eine meiner Mitstreiterinnen anders war. Und ich habe wohl ganz schön Druck ausgeübt. Wir waren nicht immer rücksichtsvoll miteinander. Aber andererseits hat unsere Praxis, das Existenzielle darin, ein tiefes Gefühl von Verbundenheit vermittelt. Das war eine Verbindlichkeit, eine Nähe, wie ich sie in anderen Zusammenhängen nie wieder erlebt habe. Diese Erfahrung von Freundinnenschaft möchte ich nicht missen und die trägt teilweise bis heute. Diese Nähe bringt natürlich auch eine größere Verletzlichkeit mit sich. Das hatte schon sowas wie in einer Liebesbeziehung. Das war es in gewisser Weise ja auch. Und es gab, wie gesagt, manchmal harte Streits. Aber die Vertrautheit miteinander, die Zuneigung und die Zuverlässigkeit zählen für mich viel mehr. Besonders war für mich, dass wir uns Zeit für die Politik genommen haben. Wir waren sehr ausdauernd und hoch motiviert. Leben war unsere Politik, in tiefer Freundschaft zueinander und mit der Sicherheit, sich aufeinander absolut verlassen zu können. Da waren Arbeit, Karriere, Urlaub zweitrangig. Das war jedoch nicht für alle von uns so. Was ich spannend finde, was andere vielleicht auch kennen, die gemeinsame Praxis hat die politisch-ideologischen Differenzen, die es unter uns gab, unbedeutend werden lassen. Ich würde heute sagen, dass diese Intensität uns handlungsfähig gemacht hat. Auch die Erfahrung, dass uns Knast nicht abschrecken konnte. Manchmal haben wir uns jedoch im Sicherheitswahn verloren und vor lauter Sicherheitsbedenken eine Aktion nicht gemacht. Doch es gab auch Diskussionen, wie wir unsere Grenzen verschieben können, wie unsere Angst in Mut und Kraft verwandelt werden könnte. Immer ging es darum, den Alltag zu politisieren. Das ist und bleibt ein zentraler Grundsatz des Feminismus. Den sollten wir wiederbeleben. Jedoch nicht als Identitätspolitik. Es hat einerseits das Alltagsleben gegeben und andererseits die klandestinen Tätigkeiten. Das war zeitlich getrennt, aber nicht in meinem Kopf oder dem Lebensgefühl. Es war nicht einfach, den Schein zu wahren, ein ganz normales Leben zu führen. Ich konnte mich in vielem nicht mitteilen, musste meine Freundinnen belügen. Ich wollte sie nicht damit belasten, etwas geheim halten zu müssen, was nicht ihres war. Ich habe auch viel Zeit alleine verbracht, obwohl ich immer gern in Gesellschaft war. Aber andererseits hat meine Praxis von militanter, clandestiner Politik mit zu einer inneren Freiheit beigetragen. Also, das war so ein Grundgefühl von Stimmigkeit und Sicherheit zu mir selbst. Und dadurch wurden auch meine Alltagssorgen und Ängste weniger wichtig. Für mich war es sehr wichtig, in kollektiven Zusammenhängen zu leben. Das war aber auch manchmal kompliziert. Einige in meiner WG wussten ganz allgemein von meinen Aktivitäten. Sie haben mich unterstützt, gedeckt, haben Dinge besorgt, haben mich mit einem coolen Auto, das heißt ein Auto, das weder verwandt noch Bullen bekannt war, irgendwo hingefahren. Und wir haben viel diskutiert. Denen, die nichts wussten, habe ich eine erfundene Geschichte erzählt, oft mit schlechtem Gewissen, aber ich fand keine Alternative dazu. Jedenfalls wird Frau ganz geschickt darin, in Gesprächen eher Fragen zu stellen und zuzuhören, statt selbst etwas zu erzählen. Wir wollten mit den Kampagnen das Thema im öffentlichen Diskurs verstärken, die Gewaltstruktur denunzieren und die Verantwortlichen angreifen. Bei den Angegriffenen sollten Irritationen und Nachdenken über die eigene Verantwortlichkeit ausgelöst werden. Und sie sollten abwägen, ob der materielle Schaden nicht zu hoch ist, um weiterzumachen. Wir wollten der Gewalt ein Ende setzen und den feministischen Widerstand stärken. Und ich denke, eins, was aber die Aktionsform sehr breit auch abgedeckt hat, war das Benennen der Täter. Also das Benennen der Täter, das war, und das Angreifen von Tätern auf unterschiedlichster Ebene, das war was total Verbindendes, um zu sagen, wir müssen die Strukturen offenlegen und Strukturen haben Namen. Strukturen sind quasi gebunden an die, die auch das Netz halten oder die auch verhindern, dass Räume geschaffen werden oder sich Ausbeutungsverhältnisse verändern. Die Themen der Roten Zora haben sich eigentlich entwickelt mit der Frauenbewegung. Also sowohl mit der feministischen Theorie als auch mit der feministischen Praxis in der BRD. Angefangen haben sie mit dem Paragraph 218 und dem Abtreibungsverbot. Das war ja das wichtigste Thema eigentlich Anfang der 70er in der Frauenbewegung. Und dann gab es aber auch viele andere Themen, die aus der Frauenbewegung kamen. Also es gab die Frage um Gewalt gegen Frauen und auch die Frage in diesem Kontext zum Beispiel von Frauenärzten und Übergriffen in diesem Kontext. Es gab die Frage von Frauenhandel und wie man sich dagegen zu Wehr setzen kann. Es gab aber auch Aktionen, die sich um die Arbeitsbedingungen von Frauen nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern gedreht haben. Und da gibt es ja auch dann einige der bekanntesten Aktionen der Roten Zora in diesem Kontext. Also das war dann sowas wie globale Solidarität unter Frauen. La primera vez que escuché hablar de las Rote Zora fue en un ambiente lésbico-feminista radical. Y cuando me enteré de la acción que hicieron contra las esterilizaciones forzadas en lo que viene llamado el Tercer Mundo, mi corazón explotó de emoción y inmediatamente decidí llamar a mi mamá y contarle, ¿no?, que de lo que habían hecho. Y fue una emoción total. ¿Por qué? Porque yo nací, nací en un país donde las esterilizaciones forzadas fueron hechas y mi madre fue una de ellas, que fue esterilizada sin su consentimiento. Y cuando ella lo supo, empezó a hablar con todas sus amigas, a contárselo a las vecinas. Es esto el feminismo, hacer una acción feminista de este tipo no es solo una solidaridad abstracta, no es solo empatía, sino que es una acción concreta. Schering war ein Pharmakonzern, der in West-Berlin war. An denen lassen sich wirklich ganz viele Ebenen von Unterdrückung festmachen. Also auf der Nahrungsmittelpolitik, Gentechnologie, Bevölkerungspolitik, die Geschichte mit Versuchen an Menschen im Faschismus. Und es gab eben von der Roten Zora einen Anschlag gegen Schering. Für mich sehr beeindruckend war, dass sehr wichtig waren ja die ganzen Auseinandersetzungen um Bevölkerungspolitik und dann die ganzen, der Widerstand gegen Gentechnik und Reproduktionstechnologien, was eigentlich weltweit wie sozusagen Kolonisierung von Frauen stattfindet. Und da sozusagen, da gibt es das einerseits der Kampf um eine Legalisierung von Abtreibung, umgekehrt gab es die Kämpfe von Frauen gegen Zwangssterilisierung und die ganzen bevölkerungspolitischen Programme von Frauen, Versuche und so weiter. La política de las esterilizaciones forzadas fue utilizada en Perú mucho antes del dictador Alberto Fujimori. Pero con Fujimori alcanza una magnitud inmensa. En 1995, él presentó un proyecto de ley para modificar e introducir la esterilización forzada como método de control demográfico, planificación familiar y lucha contra la pobreza. Tuvo muchos cómplices y algunos de ellos fueron la USAID, que financió con 36 millones de dólares. Participó también el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Fundación Nippon Foundation, que financió con 21 millones de dólares. Toda esta complicidad hizo que entre el 1996 y el 2000 vengan esterilizadas 350.000 mujeres, donde la mayor parte de ellas eran pobres e indígenas. Das ist ein Angriff auf die humangenetische Beratungsstelle, auch die ganze Kontinuität, die faschistische zu sehen. Die haben wir zwar diskutiert, also in der ganzen Gentechnik, weil ja klar war, das ist sozusagen ja aus den Forschungen des Nazifaschismus entstanden. Und die ganze Eugenik, also wie die eigentlich die Kontinuität und wie die ja wieder neu quasi etabliert wird, sage ich mal, und aber halt mit anderen Mitteln. Es werden jetzt nicht die Schädel Knochen vermessen, sondern es werden jetzt die Gene gezählt sozusagen und welche sind brauchbar und welche sind unbrauchbar. Und da sind ja zum Beispiel die Unterlagen dann auch veröffentlicht worden, was da für Forschungssachen laufen und wie diese ganze Eugenik eigentlich weitergeht. Ein Beispiel für unser Vorgehen. Beim Thema Gen- und Reproduktionstechnologie sind wir auf die humangenetische Beratungsstelle in Münster gekommen, weil dort intensiv über sogenannte Erbkrankheiten geforscht wurde und das in Zusammenarbeit mit der Uniklinik. Wir haben lange das Objekt ausgecheckt, wie es so schön heißt. Das bedeutet, sich unauffällig zu diesem Ort zu begeben, verkleidet und mit Perücken verändert, dass wir nicht wiedererkannt werden konnten. Es ist ja nie auszuschließen, dass es irgendwelche neugierigen Beobachter gibt. Wir saßen Nacht für Nacht in Büschen vor dem Objekt und machten uns ein Bild von der Gegend, wie viel dort los war, ob nachts im Gebäude gearbeitet wurde, wann die Beschäftigten das Gebäude verließen, ob es einen Wachdienst gab und so weiter. Wir wollten uns Zutritt zum Gebäude verschaffen und die Akten mit Feuer vernichten. Wir übten, Schlösser zu öffnen, was eine wichtige Fähigkeit für unser Vorhaben war. Dann war es soweit. Wir haben uns ein Auto besorgt, mit nachgemachten Nummernschildern präpariert und etwas abseits abgestellt. Fluchtwege hatten wir vorher ausgeguckt, falls doch Unvorhergesehenes passieren würde. Wir haben dann die Tür geöffnet. Zwei von uns haben in Büschen gesessen, mit Funkverbindung zu uns drinnen. Alles klappte nach Zeitplan und zu unserem Glück waren die Türen drinnen nicht verschlossen. So konnten wir direkt in die Büros und in ein Archiv spazieren. Wir durchsuchten die alten Aktenbestände und haben festgestellt, dass dort mit Material aus der NS-Zeit gearbeitet worden ist. Wir haben schnell entschieden, diese Akten mitzunehmen. Den Rest überließen wir den Brandsätzen. Dann sind wir schwer bepackt raus zu unserem Auto und haben die Stadt verlassen. Super, jetzt konnte unsere Erklärung in die Briefkästen. Dann war ja der Riesenfrauenkongress in Deutschland gegen Gentechnik. Ich glaube, 2000 Frauen ungefähr waren mindestens. Und gleichzeitig hat die Rote Zora halt sozusagen als Beitrag Anschlag bei einem Gentechnikzentrum gemacht. Und das war sozusagen, also ich kann mich noch gut erinnern, dass man in dieser Eingangshalle dann am Pfosten ist dann die Erklärung der Roten Zora hängt. Und es war so klar, das ist Teil der Politik, die uns, das hat sich gegenseitig bestärkt. Die Kampagne hatte viele verschiedene Aktivitäten. Auf der einen Seite gab es breite Diskussionen, öffentliche Aktionen und auf der anderen Seite militante Anschläge, die sich wunderbar ergänzten. Damit wurde eine sehr kritische Diskussion über das Thema Gen- und Reproduktionstechniken in Gang gesetzt. Als wir mit dem Thema angefangen haben, war die Nutzung der Reproduktionstechnologien noch nicht durchgesetzt. Und somit gab es die Chance, durch Diskussionen und Aktionen diesen Prozess zu verlangsamen und zu blockieren. Deutschland hängt heute immer noch der internationalen Genforschung etwas hinterher. Kritische Hinterfragungen sind eher selbstverständlich und dazu hat die damalige Kampagne vielleicht etwas beigetragen. Wobei es heute keinen kritischen Diskurs wie damals gibt. Was ich sehr spannend fand, aber die Reflexionspapiere von der Roten Zora sozusagen, ne, was ist das klassische Guerilla-Konzept, wie funktioniert das, ist meistens sehr militärisch gedacht und auch durchgeführt und auch das sehr grundsätzlich in Frage zu stellen. Also was wäre ein feministisches Guerilla-Konzept, nicht nur sozusagen, als sich jetzt militärisch zu organisieren. Militanz ist für mich eine Frage der Haltung und nicht Ausübung von Gewalt. Ein dicker Anschlag, der nicht mit der herrschenden Logik bricht, ist Gewalt und im schlimmsten Fall Terror. Militant bist du auch, wenn du mit deinen Handlungen konsequent klar machst, dass du dich gegen die herrschende, gewaltförmige Normalität stellst, auf welche Weise auch immer. Zur Militanz gehört für mich eine Haltung und eine Handlung in dieser Kombination. Grenzen zu durchbrechen, das ist ja was du erstmal im Kopf machen musst, bevor du zum Angriff übergehst. Viele von uns haben die Erfahrung gemacht, im legalen Rahmen an Grenzen zu stoßen. Die Gewalt gegen uns nimmt kein Ende und es wird versucht, legitimen Widerstand dagegen in andere Bahnen zu lenken oder zu kriminalisieren. Ein militanter Angriff verweigert die sinnlose Gefolgschaft jeglicher Herrschaft und macht eigene Handlungsperspektiven auf. In der Subversivität liegt unsere Kraft. Sie macht den militanten Feminismus schön und powerful. Die Unversehrtheit von Nichtbetroffenen ist dabei ein zentrales Kriterium, das uns von Terrorismus unterscheidet. Thank you. Das ist eine Nachricht von der Arbeiterin der Firma Adler in Korea. Also hier hinten sind die streichenden Arbeiter. Das sind die Bulldozer, ja, die von dem Polizeieinsatz. Und hier steht ungerechte Entlassung. Und den, diese Gewerkschaft in Firma, das sind ja nicht von der Arbeit gewählt worden, sondern von der Firma. Konkret ging es damals um den Bekleidungskonzern Adler, den es auch immer noch gibt in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, wo man recht günstig Bekleidung kaufen kann. Und schon recht früh hat Adler die gesamte Produktion aus Deutschland outgesourced und dann in Südostasien organisiert. Und da gab es dann eine Adlerfabrik in Südkorea, die in den 80er Jahren im Prinzip einen Großteil der Ware für Deutschland, für den europäischen Markt hergestellt hat. Und was spannend war in diesem Kontext ist, dass es in Südkorea, das war damals über Freihandelszonen natürlich ein Land, in dem viel produziert wurde, in dem gerade Frauen in der Bekleidungsindustrie sehr stark eingespannt wurden, aber mit wirklich sehr schlechten Löhnen rechnen mussten, mit absolut miesen Arbeitsverhältnissen. Und es gab da zum ersten Mal dann auch den Kontext, in dem sich eine Gruppe organisiert hat, eine Gruppe weiblicher Arbeiterinnen, aber da waren auch Männer involviert. Und die dann gezielt versucht haben, die Arbeitsbedingungen zu verbessern in der Fabrik, in der sie arbeiten. Also wir hatten im Mai 1986 von einer koreanischen Frau einen Brief erhalten, die schon in Deutschland gelebt hat und dann wieder in Korea war. Sie berichtet uns über die Arbeiterin bei der Firma Adler in Korea und für ihre gerechte Arbeitslöhne und bessere Arbeitsbedingungen und gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erkämpften. Wir haben danach gleich den Brief übersetzt und verschickt an die Gewerkschaften, deutsche Gewerkschaften, Textil und Bekleidung und verschiedene Organisationen. Und das hat dann eine große Solidaritätskampagne ausgelöst, in der sich sehr viele, sehr unterschiedliche Gruppen beteiligt haben. Also zum Beispiel Kirchengruppen, Frauenrechtsgruppen wie zum Beispiel Terre de Femmes. Und aber auch ganz viele so aus dem alternativen linken Spektrum. Wir haben in Berlin so viele Aktionen gemacht, ne? Und Demonstrationen und dann diese Kaufboykott. Da haben wir Flugblätter an den Kunden verteilt und dann die Verkäuferin hat er gesehen und dann erstmal duldet und das zweite Mal duldet mal und dann musste die irgendwie an ihren Chef so gesagt haben und er kam selbst und dann. Und dann, wenn sie nicht hier aufhören, holen wir Polizei und dann droht uns. Aber wir blieben eine Zeit lang da, unsere Platt alle wurde und dann sind wir nach Hause gegangen. Das haben wir mehrmals wiederholt. Und es war dann, ein paar Monate später, als die Situation in Südkorea sich verschärft hat, weil da angebliche Ringführer des Streiks sozusagen gefeuert worden sind, und das Management ganz stark den Druck erhöht hat auf die Arbeiter und Arbeiterinnen in dieser Fabrik, Also gegen diesen Hintergrund hat sich dann die Rote Zora eingebracht. Wir hatten in 9 Filialen kleine Brandsätze deponiert. Die passten in Zigarettenschachteln. Es ging vor allem darum, die Sprinkleranlagen auszulösen. Und das hat auch geklappt. Es hat dann in Berlin eine Frauengruppe, die Amazonen, nochmal nachgelegt. Der Chef Fürchtegott Adler hieß der, soweit ich mich erinnere, wusste auch, dass er seine Filialen nicht schützen kann. Da war es für ihn anscheinend weniger Verlust, die Forderungen zu erfüllen. Ja, die Rote Zora, die haben die Firma aufgefordert, dass die Forderung von den Arbeitern von IRI und der Sri Lanka, also das umzusetzen. Und dann, sie hätte noch gesagt, wenn das nicht erfüllen, dann die werden den nicht dulden, oder stand da in der Zeitung, ob sie darüber wissen, weiß ich nicht. Jedenfalls danach, das war 15. August und dann September, 9. September so. Und dann die Adler-Firma, also die Fashion in IRI, haben die entlassene also Arbeiterin wieder eingestellt. Und dann auch diese freie Gewerkschaft auch gegründet. Das war ja auch, ich denke, das ist ein Ausschlaggebende, aber wir haben, denke ich mal, wir haben auch viel, also wir mit diesen ganzen Organisationen in Deutschland haben wir sehr viel mit Medien und dann bekannt gemacht. Ich denke, also Zusammenarbeit, es war eine Zusammenarbeit gegen imperialistische oder patriarchalische Systeme, ne? Also denke ich. Und wir haben die Frauen unterstützt. Und diese Unterstützung könnte eine Ermutigung für alle Frauen, die sich irgendwie Unterdrückung oder Demütigung oder Ausbeutung zu wehren, ne, denke ich. Hatte ja nach dieser Adler-Aktionswelle das Gefühl, jetzt müssen wir zeigen, dass wir hier was machen. Die können uns ja nicht auf der Nase rumtanzen. Und dann gab es das, was oft als Repressionswelle bezeichnet wird, eine Welle von Hausdurchsuchungen, eine Welle von Festnahmen auch. 33 Wohnungen und Arbeitsplätze mutmaßlicher Mitglieder oder Unterstützer der terroristischen Vereinigung Revolutionäre Zellen und Rote Zora wurden durchsucht. In Hamburg eine Frau festgenommen. Wir hatten in der Vergangenheit Wecker als Zeitzünder benutzt, aber dann gab es in den 80ern ein Problem für uns, nämlich die mechanischen Wecker verschwanden aus den Geschäften und wurden durch Digitalwecker ersetzt. Die konnten wir als Zeitzünder nicht gebrauchen, weil die nicht so sicher und für uns kalkulierbar waren. Aber wir hatten eine Weckersorte entdeckt, die noch nach dem alten Prinzip funktionierte. Die gab es allerdings nur in bestimmten Fachgeschäften. In diesem Kontext gab es eine der bizarrsten Aktionen des BKA, nämlich alle Wecker in Deutschland aufzukaufen, dieser bestimmten Marke, mechanische kleine Reisewecker, aufzukaufen, zu zerlegen und dann zu markieren, also eine Nummer einzugravieren, dann wieder zusammenzubauen, zurückzuschicken an die Geschäfte, die Geschäfte mit Videotechnik auszustatten und ihnen zu sagen, dass wenn immer eine Frau ins Geschäft kommt und nach einem Wecker diesen Typs fragt, das Videosystem zu aktivieren und genau zu verfolgen, was da passiert und es dann der Polizei zu melden. Und interessant ist, dass es tatsächlich dann auch gemacht wurde. Also es wurde zumindest eine der Aktivisten der Roten Zora auch gefilmt beim Weckerkauf. Es haben zwei Frauen tatsächlich dann auch in einem Fall, glaube ich, Monate, im anderen Fall Jahre im Gefängnis verbracht. Es wurden aber auch einige Aktivistinnen in der Gruppe gewarnt, noch rechtzeitig, konnten also dann in den Untergrund gehen. Und was spannend ist eigentlich an dieser Repressionswelle, ist, dass die zu einem großen Widerstand geführt hat. Und deswegen denke ich, hatte das in vielerlei Hinsicht eine mobilisierende Wirkung. Es hatte definitiv auch einen Effekt auf die Rote Zora. Und zwar der, dass natürlich die Gruppe wusste, dass sie jetzt unter extremen, unter extremen Umständen eigentlich operieren musste. Und einige waren ja auch schon im Untergrund und sind ins Ausland geflohen. Das heißt, die Infrastruktur der Gruppe, glaube ich, wurde schon auch recht empfindlich getroffen. Wir waren nicht auf die Illegalität vorbereitet. Die Beschäftigung mit Knast hat zu unserem Alltag gehört, aber nach den Durchsuchungen am 18.12.87 standen wir vor einem großen Problem. Einzelne konnten nicht nach Hause, bevor nicht geklärt war, ob sie ins Visier geraten waren und ob und was ihnen konkret vorgeworfen wurde. Drei Freundinnen sind dann den Weg in die Illegalität gegangen, weil wir hofften, damit eine aktivere politische Perspektive zu haben, als länger im Knast zu sein. Alle anderen waren erstmal mit der Besorgung von Papieren, Unterkünften, Geld etc. beschäftigt und der emotionalen Unterstützung. Wir haben es nicht geschafft, die Ungebundenheit der Illegalisierten für einen weiteren Schub zu nutzen. Es gab eher eine Lähmung. Die Erklärung, die Reflexion der Roten Zora über ihre Praxis in dem Militanz auf dem Eis, es war sehr eine spannende Reflexion über die eigene Praxis mit vielen neuen Fragen. Aber es ist viel offen geblieben, wie weiter. Und das war natürlich auch die 90er Jahre dann auch mit dem Aufbrechen, Rassismus, auch viel im Fragestellen der eigenen Strukturen. Also da hat es einen Bruch gegeben. Und ich denke mal, für viele Bewegungen ja überhaupt auch, ne, da hat sich ja gesellschaftlich total was verändert, auch mit dem Zusammenbruch Sowjetunion. Es sind ganz viele Fragen neu auftaucht. Und, aber es ist keine neue Kraft daraus entstanden. Und das finde ich, in der Reflexion drinnen merkt man das auch ein bisschen, dass sozusagen die Frage, wie weiter, mehr ein Fragezeichen war, wie jetzt konkrete Schritte, die man angehen konnte. Zwei Jahre nach den Durchsuchungen 87 fiel die Mauer und dann hat sich der hässliche Neoliberalismus auf seinen todbringenden Siegeszug gemacht. Es gab damals eine breite politische Verunsicherung. Bewegungen lösten sich auf. Einige Zoras haben 1994 mit einem weiteren Anschlag die rassistische Flüchtlingspolitik angegriffen und 1995 den Rüstungsexport in die Türkei in Solidarität mit den Kurdinnen und Kurden. Danach gab es uns praktisch nicht mehr. Ich würde heute sagen, ohne Bewegung keine Militanz. Angriffe können durchgeführt werden, sie verhallen aber, wenn es keine politisch-öffentlichen Auseinandersetzungen dazu gibt. Politik braucht Bewegung und Verbreiterung. Und die Frauenbewegung war kaum noch auf der Straße. Ich glaube, es hat viel mit den politischen Kulturen, mit den politischen Szenen zu tun, in unterschiedlichen Ländern. Die Frage, inwieweit sich dann auch Gruppen zum Beispiel daran gemacht haben, Texte zu übersetzen. Denn es ist spannend zu beobachten, wie diese Ideen reisen, wie diese Statements, diese Papiere zum Beispiel dann auf einmal nach Spanien kommen oder nach Frankreich. Ich habe mitbekommen, dass das Buch Rote Zora ins Spanische übersetzt worden ist. In Barcelona habe ich sozusagen das erste Exemplar gesehen auf einer anarchistischen Buchmesse, die da regelmäßig veranstaltet wird. Das muss ungefähr 2013, 2014 gewesen sein. Und das schlug ein wie eine epistemische oder eine politische Bombe, weil wir 2010 in Barcelona ein riesiges Frauen-Lesben-Haus besetzt hatten. La Mambo hieß das. Und da kommt das Rote Zora-Buch und beschreibt, wie Frauen sich sozusagen über ihre politische Auseinandersetzung selbstermächtigen Räume zu besetzen, Dinge zu tun, sich Technologien anzueignen, Sprache und auch Codes anzueignen, die eigentlich sehr so vom Mackertum belegt waren. Wir haben uns 2011 in Barcelona dazu entschieden, das Buch der Roten Zora zu übersetzen und zu veröffentlichen. Kurz zuvor war die französische Version herausgekommen und auch wir wollten die Texte der Zora in die feministischen und libertären Zusammenhänge in Spanien und Lateinamerika bringen. Cosa significa per voi, voleva sapere. Per me vuol dire liberare la rabbia, organizzarla, abbatterla contro il sistema patriarcale, capitalista, imperialista, ma anche liberare l'amore e la solidarietà con le altre donne e empatia con le altre donne. Allora, a differenza di molti altri collettivi femministi e donne in Italia, noi eravamo a conoscenza dell'esistenza di Rote Zora perché avevamo una ragazza tedesca nel nostro collettivo, la quale ci ha portato dei documenti, insomma qualche cosa abbiamo letto. Però ha influito sulla nostra politica, evidentemente c'era qualcosa che girava nell'aria e che ci univa tutte, anche nel nostro cuore batteva una bomba orologeria, evidentemente. E quindi abbiamo fatto anche noi delle cose. Ok, con questo libro sono stati tradotti tutti i testi di Rote Zora, tutti i loro volantini e le rivendicazioni. Che senso ha oggi un libro come questo? Cosa significa? Per me personalmente avere finalmente dare la possibilità ad altre donne che non conoscevano questo tipo di azioni, questi tipi di gruppi, che muoversi con le donne avere delle organizzazioni, anche bande di donne, solo donne, senza uomini, è possibile avere un aspetto più energia, sprigionare la forza delle donne, avere una radicalità nelle analisi e nelle azioni. L'altro argomento molto importante secondo me sono le tecniche, la lotta contro le tecniche di riproduzione assistita o la maternità surrogata di cui si parla adesso anche, e questo si parla nei paesi occidentali, mentre nei paesi più poveri del mondo ancora si utilizza la sterilizzazione forzata delle donne. E sto tradotto adesso perché ne abbiamo bisogno di questa traduzione, abbiamo bisogno di leggerlo, abbiamo bisogno di leggerlo noi, abbiamo bisogno di vedere le cose reali che si possono fare e che possono fare le giovani, e abbiamo bisogno, c'è stato un momento in cui non c'è stata più comunicazione fra le donne più grandi e le donne più giovani. Noi dobbiamo, con questo libro ci può servire per riempire questo gap, no, generazionale che c'è stato. Quindi sapere che c'era un gruppo così radicale, secondo me, dà molta forza a tutte noi. Aus heutiger Sicht hat Frau, beziehungsweise heute sagen wir FLTI, vielleicht einen etwas verklärten Blick auf die eigene politische Geschichte. Vor allen Dingen, weil ich mich eher an die positiven Ereignisse erinnere und die negativen in den Hintergrund treten. Politisch und persönlich war die Politik, die wir gemacht haben, ein Ausdruck unserer Entschlossenheit und Analyse, eng verbunden mit der Frauenbewegung, aus der wir kamen und die wir mitradikalisiert haben. Das war ein gegenseitiges Befruchten und Stärken. Teilweise sind durch die Angriffe oder Anschläge die gewalttätigen Strukturen erst sichtbar geworden und wir haben etwas mit in Bewegung gebracht. Die Rote Zora ist einfach Teil der Geschichte der Frauen-Lesben-Bewegung in der BRD. Was ich mir wünschen würde, ist, dass sie nicht totgeschwiegen wird und nicht nur Geschichte bleibt. Es würde mich sehr freuen, wenn junge Frauen sich heute damit auseinandersetzen, daraus lernen können und sich fragen, was Militanz heute für sie heißen könnte. Wie können sie eine Haltung und eine Praxis entwickeln, die sich nicht in die Herrschaftsstrukturen einbinden lässt? Damals wie heute war Bell Hooks für mich eine wichtige afroamerikanische Feministin, die formulierte, dass Sisterhood durch gemeinsame politische Motivation, gemeinsame Interessen, Ziele und Überzeugungen entsteht. Das heißt, über die Differenzen, die uns bewusst sind, zu welcher Klasse wir zählen, ob wir in einem reichen oder armen Land der Erde leben, kommen wir zum gemeinsamen Handeln. Es geht darum, unser koloniales Denken zu verändern. Ebenso die Leistungsorientierung mit ihrer Ellbogenmentalität zu überwinden. Aktuell wird versucht, die Digitalisierung unseres Lebens durchzusetzen. Auch eine patriarchale Idee der Enteignung. Hoffnung macht mir, dass es aktuell unglaublich viel feministischen Widerstand weltweit gibt. Yo pienso que esta acción feminista, las que hicieron las protozoas, no se cancelan los privilegios, pero nos unen. Y aunque sí fue hecha muchos años atrás, es muy actual como reacción y como muestra de solidaridad feminista que derrumba muros en este momento histórico donde las fronteras son mucho más fuertes, no son solo ideológicas, sino concretas. Una acción así, pues las destruye inmediatamente y nos da la esperanza y la lucidez de saber quién es el enemigo y cómo lo ataco y en qué modo destruyó estas fronteras y nos unimos todas en contra de esta guerra contra las mujeres. Ok, allora comincio io. Volevo farti due domande. Tu dimmi se quando fermarmi. Allora, esatto, sì. La prima domanda è come è nata l'idea di fare questo video con, adesso so che il video è di qualche anno fa, e però appunto come mai proprio in questo momento con così tanti anni di distanza, se è successo qualcosa in particolare, da dove è venuta l'idea, e anche se hai voglia un po' di contestualizzare il periodo storico in cui le Rote Zora hanno agito, perché ovviamente oggi il contesto è molto diverso. Ja, erstmal, wie die Idee entstanden ist, die ist eigentlich, die liegt sehr, sehr lange zurück. Weil eigentlich habe ich mit ein paar Freundinnen in den 90ern einen Film machen wollen zur autonomen Frauen-Lesben-Bewegung der 70er und 80er. Allora dice che l'idea in verità è nata tanti anni fa, inizialmente ha voluto fare, negli anni 90 già, e inizialmente ha voluto fare un film sul movimento femminista lesbica, si dice? Lesbico, di quei tempi. Weil ich denke, dieser autonome Teil der Frauen-Lesben-Bewegung, also dieser Radikale, war sehr wichtig, sehr vorantreibend für den Feminismus. Aber in den 90ern, in der Geschichtsschreibung, die vor allen Dingen von der Universität kam, war dieser Teil nicht mehr erwähnt. Perché dice che, appunto, mi sono dimenticata prima la parte più importante, che la parte autonomo del movimento femminista, appunto, che lei riteneva molto importante e una parte radicale che ha influenzato molto per come è andato il movimento. E negli anni 90 grande parte della scrittura storica veniva da parte degli istituti, dell'università soprattutto, dove questa parte mancava completamente. Ja, und wir haben gesagt, was nicht dokumentiert ist, hat irgendwann nicht stattgefunden, hat es irgendwann nicht gegeben. Und deswegen machen wir den Film, wir sind keine Schreiberin, aber wir hatten auch keine Ahnung vom Film, das Thema ist sehr komplex und ist nie zustande gekommen. E appunto, siccome loro erano convinte che una cosa che non è stata documentata a un certo punto nella storia non ha mai esistito, quindi si sono date questo compito di doverlo documentare, e siccome non sono scrittrici, a questo punto volevano fare il film, anche se non sono neanche persone che facevano dei film, però non si è mai fatto in quegli anni. Also ich war aber weiter immer mit dieser Idee unterwegs, weil ich selbst komme aus diesem Zusammenhang der 70er und 80er, der autonomen Frauen-Lesben-Kämpfe. Und irgendwann meinte jemand, ja, dann mach doch einen Film zur Roten Zora. Das ist fokussierter, aber der Film oder die Geschichte ist gar nicht zu erzählen, wenn nicht gleichzeitig auch die Frauen-Lesben-Bewegung da als Geschichte mit vorkommt, die auch in dem Film zu sehen ist. E siccome lei appunto faceva parte di quel movimento femminista lesbico, qualcuno a un certo punto le aveva proposto di fare appunto un film sulla Rote Zora, che è molto più focalizzato e non così ampio come tutto il movimento autonomo di tutto il movimento femminista. E, esatto. Genau. Und dann hat es wieder eine Weile gedauert, bis dann junge Frauen gesagt haben, wir machen mit, wir finden es wichtig, und es war 2013, wo wir diesen Film angefangen haben. E poi è passato di nuovo un po' di tempo e poi sono venute delle donne molto giovani e hanno detto sì, lo riteniamo molto importante, vogliamo fare parte di questa cosa. Questo era nel 2013 e lì hanno iniziato a lavorare a questo film. Wir wollten das gerne machen, aber wir haben uns gefragt, wen interessiert das überhaupt? Das sind vielleicht die alten Kämpferinnen, die froh sind, sich mal wiederzusehen, aber es ist nicht mehr von Interesse. Und ich denke, so im Jahr 2017, 18 hat sich unsere Wahrnehmung geändert, dass wir plötzlich das Gefühl hatten, es sind viele wieder unterwegs, die sich auch beziehen auf alte Kämpfe, auf der Geschichte und auch wieder loslegen wollen. Per quanto tempo, per tanto tempo poi è stato anche il dubbio, ma chi potrebbe essere interessato a questa cosa, siccome tanto tempo fa nessuno più interessato in queste lotte di quei tempi. E poi secondo lei nel 2017-18 è cambiato qualcosa e avevano sentito che ci sono nate dei movimenti, dei gruppi che erano di nuovo interessati a far riferimento a delle lotte dei tempi. Und die zweite Frage war sehr komplex. Das müsste, glaube ich, konkreter sein, um was es da geht als Fragen. E dice che la seconda parte della domanda è abbastanza complessa e se potresti precisare un po' più di che tipo di contestualizzazione. Allora racconta un po'. Uns war es auf jeden Fall wichtig, dass wir nicht einfach einen Film machen und sagen, oh, es war früher alles so toll und jetzt ist es vorbei, sondern auch mit der Idee, was kann das für heute heißen? Allora, quello che era molto importante per loro era anche il fatto appunto di non dimostrare come era tutto bello e funzionava ai tempi e adesso non c'è più niente, ma dare un po' la spinta per dire cosa può significare per noi oggi e perché è importante saperlo. Und in dem Zusammenhang fanden wir das sehr interessant, also in Deutschland war die Rote Zora kaum bekannt oder kaum mehr bekannt, während in Italien, in Spanien, in Frankreich die Texte neu aufgelegt wurden und wir waren sehr überrascht darüber. Sì, erano anche molto sorprese dal fatto che in Germania quasi nessuna pensava più alla Rote Zora e invece in Italia, in Spagna, in Francia uscivano anche delle edizioni nuove in quegli anni, che era una cosa che li ha stupite. Sì, la dico da tedesco. Allora, ha chiesto se la militanza faceva riferimento principalmente a danni materiali. Ja, nee, es war nur Sachbeschädigung. Also, wie Sie ja auch selbst sagen, in dem Film haben Sie sehr drauf geachtet, dass niemand betroffen wird, ne, von denen, die auch nicht beteiligt sind. Das war ja die Idee, dass Sie selbst Aktionen haben wieder abgebrochen, wenn Sie gemerkt haben, Sie können nicht gewährleisten, dass irgendwelche Leute auf welche Weise auch immer betroffen sind. Sì, appunto, come già venne detto nel film, sottolinea appunto che erano molto focussate sul fatto che ci tenevano molto al fatto che nessuna viene mai danneggiato dai loro attentati, dalle loro azioni, e quando per esempio si rendevano conto che a un certo punto era in pericolo in qualsiasi modo una persona umana, che interrompevano anche le azioni. Und in dem Zusammenhang war es für uns auch nochmal spannend zu diskutieren, was war so der Begriff von Militanz. Da ging es nicht in erster Linie darum, wir machen was kaputt, sondern mehr, wir akzeptieren die Grenzen nicht, die uns gesetzt werden, wie wir Widerstand leisten dürfen. Allora dice che per loro la militanza appunto non era il punto di danneggiare, ma di non accettare il confine, il limite dell'opposizione che viene dato dall'altra parte, quindi di oltrepassare questo limite, ma non con obiettivo, come primo obiettivo di danneggiare, ma era una conseguenza che avveniva. Verso la fine dice chiaramente che insieme alle azioni era necessario portare avanti una discussione politica condivisa, eccetera. E volevo sapere com'è andata rispetto all'opinione pubblica, se hanno avuto un momento in cui sentivano di essere appoggiate o se invece era sempre un appoggio più di solo di movimento. ist schwierig. Ich denke, es war ja eher so, dass die Rote Zora und die Frauenletztenbewegung, die Radikale, in dem Sinne gar nicht zu trennen war. Es war sehr wichtig, dass das auch verstanden wurde von vielen als ein Kampf. Und ich würde mal sagen, die Bewegung war sehr stark und hat damit auch viel Einfluss gehabt und konnte auch viel durchsetzen. Mhm. Aber trotzdem gab es große Teile der Bevölkerung, die nie damit was zu tun haben wollten, mit Feminismus. Allora, in generale è molto difficile rispondere, però quello che si può dire è che di sicuro era sempre la Rote Zora era sempre in riferimento al movimento radicale in generale e non è da separare, che era anche una cosa che hanno sempre sottolineato, che è una lotta unica e quindi c'era un supporto molto forte di sostanza a livello nazionale, internazionale anche, ma ovviamente una grande parte della popolazione non voleva mai avere a che fare con questo movimento. Io volevo sapere come avevano costruito cioè le Rote Zora, sia i movimenti femministi antagonisti, ma per esempio le Rote Zora, questa rete di contatti e sostegno al di fuori della Germania, perché molte delle loro lotte cioè appunto trascendono e sono contro altre varie forme di oppressione, molte sono appunto, cioè si legano molto a quello che era il terzo mondo, comunque molto, guardavano molto all'America, l'America Latina e anche alla parte asiatica, quindi volevo sapere come e quando magari avevano maturato questo allargamento anche di prospettiva, proprio anche cioè, in che modo è avvenuto. Ich denke, da war die Rote Zora immer ein Stück vorweg vor der feministischen Bewegung und es ist zu sehen, dass in schon frühen 80ern ging es um die Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Es ging um die Bevölkerungspolitik, die sehr wichtig war, also die von den Westen aus in den Ländern der, wir haben damals gesagt, Dritten Welt, heute heißt es anders. Also es gab es sehr früh. Aber ich denke auch dann in der feministischen Bewegung in den 80ern hat das stark zugenommen. Ja. Allora dice che di sicuro le Rote Zora, dite voi, no? Però va bene, le Rote Zora era sempre un passo avanti rispetto al resto del movimento su queste cose, quindi molto presto avevano già tessuto una relazione principalmente appunto con Sud America, con gli ambienti asiatici e come ha detto anche lei che ai tempi si chiamava Terzo Mondo, appunto soprattutto anche con le lotte operaie nelle fabbriche erano molto legate, che poi è stato un po' assunto dal resto del movimento. Die Frauenbewegung in den 80ern war auch noch sehr stark und hat sich als eine Bewegung empfunden, die alle Frauen mitdenkt, der ganzen Welt. Und dann kam eine sehr starke Kritik von the people of color, von jüdischen Frauen, dass halt die Frauenbewegung, die deutsche Frauenbewegung, ausgrenzend und rassistisch ist, was auch stimmte und sehr, ja, sehr viel in Bewegung gebracht hat dann. Allora, negli anni 80 c'era un movimento molto grande che si intendeva appunto come un movimento globale che includeva tutte le donne di tutto il mondo, ma a un certo punto da parte di donne ebraiche e people of color che criticavano appunto il fatto che il movimento tedesco era molto esclusiva, che dice che in parte era anche molto vero, e quindi è stata un'ondata di critica molto forte da questa parte di donne. Ja, es gab also People of Color hatten Frauen von People of Color hatten eigene Gruppen und haben diese Diskussion an uns herangetragen. Und es war sehr erschreckend, wir, die wir alle Frauen mitdenken wollten, zu erfahren, wir sind ausgrenzend und rassistisch. Und dann wurde sehr viel Wert drauf gelegt, zusammenzuarbeiten und es nochmal zu betonen, dass halt Rassismus, Sexismus, Klassismus, dass das zusammengehört und zusammen auch gekämpft werden muss. Dice che appunto che le donne di queste dei people of color, per esempio, sono venute a dire che si sentivano escluse, che ci sono delle questioni che sono molto razziste e classiste che non vengono esplicitate e loro si sono data una forte autocritica e da lì in poi è avvenuto di esplicitare ancora di più perché si sono stupite del fatto loro che si sentivano sempre come donne globali di aver trasmesso questa impressione e quindi hanno iniziato a esplicitare ancora di più che razzismo, classismo e queste cose sono tutti collegati. Comunque voglio dire una cosa, adesso una cosa grande, cioè che le donne devono sempre, cioè la lotta delle donne deve sempre sottolineare che, cioè che è sempre contro lo sfruttamento, cioè è proprio come se gli altri movimenti che non si rapportano con il movimento delle donne non hanno bisogno di giustificare, è un po' una provocazione, non hanno bisogno di giustificare di essere anticapitalisti, però le donne, il movimento delle donne viene sempre chiesto che devi sempre fare pedigree, insomma. No? Se posso aggiungere su questo, penso che la critica fosse arrivata, correggimi tu, anche dalle donne, cioè le donne nere delle Black Panther, comunque era una discussione all'interno del movimento femminista negli Stati Uniti, anche in Europa, cioè che ovviamente spesso alcuni dei movimenti femministi bianchi europei venivano tacciati di essere movimenti borghesi e che non tenevano in conto la complessità anche di altre non bianche, delle indigene, delle nere, quindi penso che ci fosse anche questo ragionamento all'interno anche delle discussioni tra di loro. Solo una curiosità, chi erano le people of color? Chi erano? Where waren diese people of color? It was black people who live in Berlin. For example, and people come who came from different countries and like migrants. Yes. Also in Deutschland lebende. Yeah, okay. in Germany, in Deutschland. Yeah. Sì, comunque diceva che erano migranti che vivevano in Germania, a cui faceva riferimento. Una cosa che ci ha colpito come gruppo di autodifesa che abbiamo visto il video insieme è che nel video si parla tanto di unione, di forza, di solidarietà. Una cosa che ci ha colpito tanto come gruppo di autodifesa che appunto ci alleniamo qua in Torricelli e che abbiamo visto il video insieme prima è che si parla tanto nel video di unione, di forza, di solidarietà tra donne, ma si cita anche che ci sono tanti litigi, ideologie politiche eterogenee, discussioni anche molto forti, molto aspre, però alla fine quello che vinceva, quello che contava di più era comunque il legame molto forte anche di amicizia che si riusciva a stringere. Appunto ci ha colpito perché questa è una cosa su cui lavoriamo anche noi, ne discutiamo e che penso che appunto oggi a tanti anni di distanza in cui comunque il periodo storico appunto è cambiato come dicevo prima e si è andati sempre verso di più un individualismo fortissimo, anche questa solidarietà, questo legame tra donne ci rendiamo conto che oggi è molto difficile. E quindi ci interessava un po' se avevi qualcosa da dire su questo o magari anche se avevi voglia di farci degli esempi o dei racconti. Fate delle domande molto difficili. Ich denke, einerseits, als wir angefangen haben zu kämpfen, waren wir viel mehr aufeinander angewiesen. Alleine, dass Frauen sich nicht mehr so benommen haben, wie sie sich benehmen sollten von der Gesellschaft, ja, war eine Provokation wo viel Aggression gegen uns kam und so weiter. Das heißt, es ist natürlich dann ein anderer Zusammenhalt, wenn du weißt, du brauchst dich, du gehst zusammen, akzeptierst du nicht mehr das, was ja, du quasi machen musst. Dice che c'era comunque in quegli anni un enorme bisogno di stare insieme, di solidarizzarsi una con l'altra e questo bisogno ha fatto sì che dovevano in qualche modo agire in questo modo perché altrimenti la pressione, l'oppressione, la repressione che veniva dall'altra parte era troppo forte che era necessario. Und ich habe auch vergessen zu sagen, sie hat einen Bezug genommen auf heute und dass heute dieses sich isolieren und also. Individuell zu handeln viel stärker ist. Mm. Ah ja, es sind viele, viele Aspekte. Yes. Mm. Das eine ist aber, ich denke, wir kommen aus einer Zeit, wo auch, ja, wir waren sehr kämpferisch, aber uns fehlten auch viel die Fähigkeiten, geduldig zu sein miteinander. Das heißt, wenn Frauen so quasi rausgegangen, also sich anders verhalten haben, als wir jetzt in unserem Zirkel, dann war das schnell so was, ja, du... ja, nicht verrät's uns nicht, aber so, ich fand, wir waren oft auch sehr hart miteinander. Mm. Mm. Che dice che erano molto combattive e questa cosa ha fatto sì che comunque erano una nicchia un po' e nel momento in cui si incontrava qualcuna che magari era fuori di questa nicchia si guardava un po' subito con sospetto, no? Perché erano comunque tempi diversi, che loro erano molto combattive, però c'era anche tanta gente fuori che si comportava in modo molto diverso da loro e dice lei stessa adesso autocriticamente che erano anche molto molto dure con quello che c'era fuori del movimento. Deswegen war ich oft sehr begeistert mit jungen Leuten, dass ich das Gefühl habe, sie haben viel mehr Fähigkeiten gelernt, ja, viel mehr Achtsamkeit miteinander und nicht so ruppig heute. Wie die halt heute, ja. Dice che ha la sensazione che oggi soprattutto i giovani, le giovani hanno molto più pazienza e più capacità, più attenzione verso l'altra e che le rende contenta. Grazie. Die Frage nach dem Individualismus ist aber auch sehr interessant und ich denke, es ist nochmal ein anderes Thema, dass sich gesellschaftlich so viel geändert hat, dass die Menschen heute viel mehr voneinander individualisiert sind, also so in Folge des Neoliberalismus. Mhm. Und dass das natürlich auch ein so Zusammenhalt schwer macht. Appunto, in riferimento all'individualismo che hai nominato, dice come conseguenza anche di come si sta sviluppando in generale la società, il neoliberalismo al suo picco rende molto difficile uscire da questo dove tutto va verso l'individualismo. Siccome c'erano anche delle scene di lotta con le spade, un'altra arte marziale, non so, volevo chiedere se era un riferimento proprio a una pratica della Rose Zora di fare all'interno di questa rappresentazione della violenza anche magari di avere anche delle capacità individuali di difesa o di avvicinamento a delle forme di atti da combattimento, se invece un riferimento che hanno inserito loro attuale a Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich denke, damals haben wir aus meinen Frauengruppen alle Selbstverteidigung gemacht, sei es Karate, Kung Fu oder irgendwas anderes. Und das war das eine, was wir schon einmal wichtig fanden, rüberzubringen, also diese Art von Selbstverteidigung. Mhm. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch so üblich ist, dass man in... Ja. Mhm. Dice che appunto non sa se oggi è ancora così, ma ai suoi tempi comunque era normale il fatto di praticare appunto delle autodifesa e appunto karate e kung fu, qualsiasi altra attività di autodifesa, e era normale e quindi importante per loro di inserirlo nel film. Von daher ist wahrscheinlich irgendwann auch Wendo entstanden, ne? Aus diesem Bewusstsein, sich verteidigen zu müssen, zu wollen. Di questa coscienza appunto di doversi, di volersi difendere, in qualche modo anche nato poi il Wendo. Wendo? Wendo. Ah. Sì, sì, non sapevo in italiano. Io ho una domanda. Come si diceva sia nei film che prima nella discussione, il mondo è ovviamente molto cambiato da più tempi, ma la cosa che secondo me è più cambiata è la percezione che noi abbiamo di quello che succede, di quello che è la violenza, che viene proprio vissuta spesso in maniera diversa. E io per esempio mi sono resa conto che in alcuni gruppi che hanno praticato delle azioni, tutte le donne, per esempio che hanno praticato delle azioni contro negozi porno eccetera eccetera, come avveniva in Germania, poi c'è stato un ripensamento, quasi come se si avesse avuto un atteggiamento un po' iperneuralistico, no? Allora volevo sapere, volevo chiedere se queste riflessioni, ma non solo sulla pornografia, ma in generale, ci sono state e ci sono anche in Germania. Ich denke schon, dass sich ganz viel verändert hat, auch weltweit. Also das hat viele Aspekte, denke ich. Also das eine war, ich denke, es ist nicht so, der Neoliberalismus war ja schon in den 80ern auf dem Weg, aber mit dem Fall der Mauer hat er wirklich total Geschwindigkeit angenommen. Und es war zu sehen, dass sich ganz viel ändert, an Hoffnung bricht zusammen, die Leute hatten Angst um ihre Existenzen, also es gab ja ganz viele Einschnitte. In unserer Zeit, wir haben noch Beruf, Karriere, war uns alles egal, Politik war wichtig. In den 90er fingen die Menschen und auch die Frauen und auch aus meiner Umgebung an zu überlegen, oh, was will ich überhaupt? Ich gehe vielleicht doch noch mal zur Uni, ich mache vielleicht doch noch mal Karriere. Mhm. Es war also wichtig, so wieder die eigene Existenz. Und das war, ich denke, die Individualisierung hat vorher angefangen, aber das war noch mal ein ganz toller Einschnitt. Und es hat viel an Kraft genommen. Ja. Mhm. Poi magari dopo ripreciso la domanda, però dice che appunto negli anni 90 il cambiamento che c'è stato, che negli anni 80 almeno in Germania ancora nel movimento non c'era la paura dell'esistenza, per esempio di lavoro eccetera, per loro esisteva fare politica, fare delle cose, e quella era la cosa importante. E poi negli anni 90 è cambiato, e alcuni hanno anche ripensato, magari dovrei anche fare altro, riscrivermi all'università, occuparmi un po' come andare avanti, e tutto questo poi ha avvenuto come culmine, ho iniziato a far cadere la speranza in modo completamente, è stato la caduta del muro di Berlino, ovviamente come evento molto incisivo. Aber sie hat eher auch gefragt, wie diese Wahrnehmung der Bevölkerung, ob das eher moralisch gesehen wird als politisch. Also die Aktion. Scusami, per precisare, facevi riferimento come viene percepito un'azione oggi più moralisticamente rispetto a prima? No, nel senso che magari azioni che vengono fatte, per esempio, nel campo della pornografia, eccetera, poi in alcuni movimenti hanno invece dei pensamenti, ma perché proprio cambiata comunque la percezione del mondo in generale. Quindi magari molte persone si sono dette, ma forse siamo state un po' moraliste, no? Ah, okay, a fare questo sulla pornografia, no? Perché magari adesso la pornografia viene vissuta più come un indice di libertà, mentre prima veniva vissuta come un problema di sessismo. Ist auch nicht so leicht. Ja, ich denke, es war viel Moral dabei, gerade in Bezug auf Sexarbeit. Und das Problem war auch oft, dass die Menschen, die in der Sexarbeit waren, dabei ignoriert wurden. Und es ist sehr gesprochen worden, auch denke ich schon, so vom bürgerlichen moralen Standpunkt. Dici di sicuro era molto, molto forte anche ai tempi già questo aspetto di pensare che è una cosa moralistica e molto, uso adesso invaso perché non mi viene un'altra parola, ma molto invaso dal mondo borghese moralistico di vedere questa cosa e era comunque difficile uscire da questa logica. Es hat sich, glaube ich, die Beziehung auch zur Sexualität geändert, dadurch, dass es auch sehr stark marktförmig ist. Das war zu meiner Zeit, war Sexualität noch tabu, da wurde nicht drüber gesprochen. Und jetzt ist es halt ein wichtiges Thema in allen Medien und überall. Und ich glaube, das macht auch was aus. Dice anche in generale il rapporto con la sessualità è cambiato completamente, ai suoi tempi era ancora un tabù assoluto e oggi è diventato conforme al mercato anche e quindi è un tema che va rivista da tutti i suoi lati anche appunto perché è cambiato proprio il rapporto con la sessualità e il lavoro, lavoro sessuale si dice no? Ok, lavoro sessuale. Ich glaube, es ist manchmal schwer zu unterscheiden, wo fängt die Moral an und wo ist es politisch. Ich denke, wir sind schon sehr stark geprägt immer noch von einer Sexualmoral. E dice che comunque lei ritiene che è molto difficile distinguere dove finisce la morale e dove inizia l'aspetto politico e ritiene che siamo ancora profondamente segnate dalla morale e dal modo di vedere questo mondo della sessualità e del lavoro in quell'ambito. Ma c'è una discussione in Germania? Gibt's eine Diskussion darüber in Deutschland? Ja, auch, ja, aber das sind nicht die Gruppen jetzt, in denen ich bin. Sì, esiste, ma non nei gruppi in cui lei adesso è attiva e quindi non sa. Was so ein Punkt ist, was immer ganz interessant ist, wir werden immer gefragt, was hattet ihr eigentlich damals gegen künstliche Befruchtung? Das wird ja heute als ein Segen angesehen. Mhm. Allora, una cosa che vengono chieste molto spesso è come mai voi ai tempi eravate contro la procreazione assistita. Loro venivano chieste, scusate. Weil ich denke, damals war das feministische Selbstverständnis, dass Technik und Wissenschaft nicht neutral ist, sondern immer auch in einem patriarchalen Interesse entwickelt wird und dass der Zugriff auf Eier, quasi auf die Ressource Ei, so der Schritt ist, diese Geburten marktförmig und technologisch auch an sich zu nehmen. E dice appunto che erano convinte dal fatto che la scienza e il mercato sono sempre collegati e il punto che l'ovaia viene messo sul mercato appunto era quello che criticavano questo forte intreccio tra scienza e mercato. Und wir sehen ja heute, es gibt einen Markt zum Beispiel in der Ukraine, in Polen, wo weibliche Eizellen vermarktet werden im großen Stil. Es gibt die Leihmutterschaft. Es sind immer die armen Frauen, die die Eier produzieren müssen. Es sind die armen Frauen, die Kinder austragen müssen für westliche Paare. Das ist immer die eine Seite. Und die Lesben sind ganz glücklich, dass sie jetzt Kinder ohne Männer kriegen können. E dice appunto anche che a giorno d'oggi si vede che per esempio in Ucraina, in Polonia, ma anche tanti altri paesi, che sono sempre le donne povere che danno l'utero in affitto, sono le donne povere che devono produrre ovuli, grazie, non ovaia, infatti non mi tornava questa cosa, ovuli, e sono sempre le donne povere. E dall'altro lato ci sono le coppie lesbiche, appunto, che sono felici di avere dei figli. E ci sono questi due lati. Und man braucht auch Embryon und Eier, um diesen eugenischen Aspekt weiter zu treiben, ne? Es gibt ja heute schon viele Versuche mit Genschere an den Embryos, die auf diese Weise produziert werden. E appunto anche per la eugenetica è necessario avere le ovuli, scusate, sono molto stanca, ovuli, e appunto anche lì, appunto, il fatto di veramente anche su nella logica del mercato di produrre questi ovuli sempre di nuovo e di nuovo. Se non ci sono altre domande, volevo dire una cosa rispetto a quello che ha detto prima lei, nel senso che si ricollega anche ad alcune domande. Cioè, oggi la vita delle persone, compresi i militanti, è cambiata, per cui per vivere bisogna lavorare tanto, le condizioni sono precarie, è difficile avere una casa, cioè la condizione di chi anche vuole, come dire, essere militante, attivo, sono cambiate, e quindi questo fa sì che avere, come dire, una vita comunitaria dedicata a quello, che possa essere di vario tipo, da quello delle rote Zora alla clandestinità, all'aspetto pubblico, insomma, come dire, si viene quasi un po' a scindere la vita della sopravvivenza dalla militanza. Non sono più tanto una cosa unica, ma lo dico anche io che non ho l'età di Christine, ma posso dire che c'è già una differenza tra 20 anni fa, in cui gli spazi della collettività, gli spazi politici erano tanti, parte della tua vita la potevi dedicare a questo, si poteva lavorare meno, non rischiavi, occupando una casa, di essere condannato a 9 anni magari di galera. E quindi mi chiedo e chiedo, insomma, cioè, oggi appunto la situazione complessiva è questa ed è anche molto oppressiva. Mi chiedo quali spunti ci possono essere sia per colmare il gap generazionale di cui parlava la compagna, credo bolognese, nel video coi capelli rossi, che diceva c'è un buco tra la sua generazione, parte la mia, ma soprattutto le generazioni dai 30 anni, come lo colmiamo, e soprattutto, visto che è cambiato anche il movimento femminista in senso più ampio, prima forse era più semplice, si doveva rompere col maschile, oggi c'è una eterogeneità diversa anche nel movimento femminista, quali possono essere i punti in comune di questo mondo eterogeneo, e per colmare anche la differenza tra generazioni avere un terreno comune invece che essere spezzettati, frammentati e sostanzialmente litigare non sui contenuti, magari litigare come le rotte Zora, ma a volte su, non dico cose inutili per carità, però a volte appunto piccole differenze rispetto al nemico comune. Ich weiß nicht wie es in Italien ist, aber ich würde sagen in Deutschland war ganz lange wirklich so ein Gap, also es gab uns, die Alten, und dann die Jungen, mit denen hatten wir gar nichts zu tun. Und ich würde auch mal sagen, seit 3-4 Jahren gibt es ganz viel Interesse, auch an unserer Geschichte. Also ich werde oft eingeladen, von jungen Zusammenhängen zu erzählen, von unseren Kämpfen, von unseren Erfahrungen. Das finde ich erstmal einen interessanten Aspekt. Allora dice, per tanti anni anche in Germania c'è stato questo gap enorme, questo abisso quasi tra le generazioni, e negli ultimi 3-4 anni appunto nota che ci sono tante donne giovani che vengono e chiedono di raccontare delle lotte di questi anni e che sono molto interessate a sapere, e questo innanzitutto le rende molto contenta. Das zeigt ja auch dieser Film, als wir angefangen haben damit, das war 2013, hatten wir noch das Gefühl, das interessiert überhaupt niemanden außer unseren alten Kämpferinnen und wir können uns noch mal sehen und sind ganz glücklich. Und dann hat sich aber das ganz spürbar geändert, ich würde mal sagen so im Jahre 2017, 2018, dass wir mitgekriegt haben, es ist ein Interesse da an den alten Kämpfen und es gibt plötzlich wieder Verbindungen. E come aveva già accennato prima, che quando avevano iniziato a fare i film nel 2013, pensavano va bene, lo facciamo un po' per noi, per ricantarcelo tra di noi vecchie, e poi invece nel 2017-18 è stata questa sorpresa che c'è veramente un interesse e che c'è una nuova comunicazione tra le generazioni che sta avvenendo e aumentando. Es ist schön, die Erfahrung zu teilen und auch wieder zusammenzukommen, aber ich sehe auch, dass wir in einer ganz anderen Situation sind, wo wir voneinander getrennt werden durch die ganze Technik, also dass so viel über Internet läuft, das war für uns früher eine Horrorvorstellung. Dice che è bella vedere che c'è questo interesse e questa comunicazione tra le generazioni, ma vede anche che ci sono delle differenze molto, molto grandi, e nomina per esempio l'internet, la tecnica in generale, la tecnologia, che fa sì che c'è questa distanza che per loro, per esempio, l'internet, o la, anche prima mi raccontava anche del fatto che quando hanno visto il primo computer, cioè, dicevano proprio no, questo non useremo mai in vita nostra, no? Ci dobbiamo incontrare, e questa differenza ovviamente c'è con la generazione di oggi. Ja, es war zum Beispiel eine Vorstellung, wo wir gesagt haben, stell dir mal vor, du kannst da zu Hause am Computer sitzen und Sachen bestellen, du gehst nicht mehr ins Geschäft, du triffst nicht mehr andere Leute, du sprichst nicht mehr mit den Verkäufern, Verkäuferinnen, du fasst die Ware nicht mehr an. Das war für uns, das passiert irgendwann, kann doch gar nicht sein. Sì, e adesso stava raccontando che mi ha raccontato prima appunto che erano lì e dicevano, ma guarda, c'è questa cosa che un giorno si potrà ordinare qualcosa con questo mezzo e non dovrai più andare in un negozio e parlare, incontrarsi, e era una cosa proprio non immaginabile e erano fortemente contraria e poi è avvenuto. Das ist ein Punkt und ich glaube, das macht ganz viel mit Gesellschaften, wo du nicht mehr dich anguckst, wo du nicht mehr zusammen bist, sondern wo du ganz viel über diesen Computer machst, der ganz viel bestimmt. Es verändert unsere Sozialität, es verändert uns Menschen. Das ist ein Punkt, es gibt viele tausend Punkte. E dice uno tra tanti punti, è appunto per lei questo fatto che cambia la società profondamente, che non ci si guarda più negli occhi, che avviene tanto tramite mezzi tecnologici, e è una cosa non l'unico, ma uno dei tanti punti che cambia profondamente la nostra società. Und das ist so schwierig. Einerseits erleichtert die Technik ganz viel am Leben, deswegen ist sie auch so attraktiv. Andererseits trennt sie uns immer mehr voneinander. Und also es ist nicht nur junge und alte Generation, sondern auch, wie werden wir immer weiter aufgeteilt in Einzelwesen, die nicht mehr zusammenkommen und zusammen kämpfen auch. E appunto dice, non è solo una questione generazionale, ma in generale tra esseri umani, che da un lato alleggerisce tante cose, il fatto di avere le tecnologie a disposizione rende più facile alcune cose, ma dall'altro lato separa profondamente una persona dall'altra e cambia. E rende difficile lottare, sì, scusate. Sì. Se non ci sono altre domande, magari chiuderemmo, che c'è anche molta stanchezza. E niente, ringraziamo ancora Christine e vabbè, per il video.